Sie sind da im Computerspielermuseum. Yeah. Ach so. Ich habe mich kurz gefragt, was ist jetzt mit Matthias los? Hat er wieder so einen Aussetzer gehabt? Ich dachte, du denkst jetzt meiner Mama. Nein, das war die Super Mario-Melodie, mein Gott. Ach so, ja, ja, jetzt wo du es sagst. Nein, das war sie natürlich nicht. Nein. Wir wollen hier nicht in Rechtsstreit mit Nintendo kommen. Das war eine rein zufällige Komposition, die mir durch den Kopf ging. Bei dem lauschigsten aller Museums-Podcasts, dem Museum Bug, mit dem Jörg. Hallo Jörg. Hallo Matthias. Mit der Martha. Hallo. Und mir, dem Matthias. Das ist der Podcast, wo wir drei Museumskäfer in Museen gehen und uns danach bei einem Bierchen, in diesem Fall sehr klares Bier, vor dem Brauvorgang, zusammensetzen und uns darüber austauschen, wie es da im Museum war, ob es uns da gefallen hat oder nicht. Und wir waren diesmal im Computerspielemuseum in Berlin. Ganz richtig. Sind wir mal wieder nach Berlin gefahren, ne? Wie es denn normalerweise nicht unsere Art ist. Einmal kurz auf die Frankfurter Allee. Ja. Mhm. Auf die Karl-Marx-Allee meinst du? Ach, heißt sie da so noch so? Karl-Marx-Allee heißt sie da? Ja. Okay. Ich glaube schon. Das wäre dann schon die Frankfurter Allee. Nee, Karl-Marx-Allee. Okay. Ja. Gut. Aber bevor wir über das Computerspielemuseum sprechen, wollen wir noch über andere Dinge sprechen? Ja. Ein sehr kurzer. Wir haben ja gelernt, wir dürfen das nicht so lange machen. Wir müssen schnell zum Thema kommen. Haben wir kommen. Das gelernt? Ach Quatsch. Von wem haben wir denn das gelernt? In einem dieser zahlreichen Kommentare, die wir auf der Website bekommen. Nein, Quatsch. Aber wir versuchen das knackig zu halten, um dann schnell zum Thema zu kommen. Ansonsten Hashtag Kapitelmarken. Ihr könnt das alles überspringen und einfach zum Wesentlichen kommen. Ja. Aber wir hatten, machen wir schon Feedback jetzt oder machen wir noch Dinge, die Martha erzählen möchte. Also die Rubrik Dinge, die Martha erzählen möchte. Ich wollte was dazu sagen zum letzten Mal. Ja. Weil, wo waren wir dann noch schnell? Wir waren in der Berlin-Global-Ausstellung. Ach ja, richtig. Ihr könnt euch gerne auf dem Podcast zur Berlin-Global-Ausstellung anhören, ja, und dann hier wieder herkommen. Die Zusatzinformation, die Berlin-Global-Ausstellung im Humboldt-Forum. Im Humboldt-Forum, genau. Und das war ja auch sowas, ein bisschen wie ein Spielemuseum, haben wir festgestellt. Und Jörg hat es als Spielplatz bezeichnet, so habe ich es als Spielplatz bezeichnet. So haben wir eigentlich die gesamte Folge bezeichnet. Genau. Ja. Und dann habe ich am Ende so gedacht, weil ich gesagt habe, ja klar, da kann man mit allen Leuten hingehen. Und habe ich am Ende gedacht so, ah, ich weiß nicht, ob ich wirklich mit allen Leuten hingehen kann. Also so, ich will jetzt niemandem zu nahe treten. Mhm. Aber das ist schon... Das war schon auch eher so eine Spielausstellung, Spiel- und Spaßausstellung. Und ich weiß nicht, ob zu wenig Inhalt da war, weil Jörg, du meintest irgendwie so, du fandest es irgendwie, würdest du vielleicht nicht mit jedem hingehen, und das habe ich mir dann nochmal so durch den Kopf gehen lassen. Aber dann habe ich mir gedacht, die Texte, die waren ja so gut und so gut geschrieben, dass es doch viel Inhalt, also dass es doch viel Inhalt hängen geblieben ist, weil ich lese mir lieber eben kurze, knackige Texte durch als so einen wissenschaftlichen Abhandlungen an der Wand, dann könnte das vielleicht mehr Inhalt sein, aber wenn ich diesen Inhalt gar nicht, wenn ich gar nicht Zugang zu diesem Inhalt bekomme, dann habe ich davon ja auch nichts. Deswegen glaube ich, diese Zugänglichkeit zu diesem Inhalt, das haben die sehr gut hingekriegt. Also du bist dann letztendlich doch zum Schluss gekommen, bist du doch mit jedem hin. Ja, weil der muss ja nicht, man muss ja nicht an allem riechen und lecken und. Das kann man in seiner Freizeit machen, genau. Das muss man nicht im Museum rauslassen. Genau. Aber vielleicht zum Thema Kommentare noch, wir hatten ja auch einen jetzt, den haben wir quasi auf inoffiziellen Wegen zugespielt bekommen vom lieben Joachim, und der hat nämlich darauf hingewiesen, dass, also wir haben ja gerade gesagt, irgendwie, dass Berlin Global ein Spielplatz ist, und er sagt, naja, Spielplatz schon irgendwie, aber auch nicht wirklich, weil das so, alles, was man dort spielen kann, ja irgendwie vorgegeben ist, also da ist ja ein Plan dahinter, wie man Dinge anzuwenden hat, also so viel Freiraum zum experimentellen Spielen gibt es da gar nicht. Ja. Da hat er schon irgendwo recht. Ich denke, wenn man so einen Museumsbesuch anlegt für den Besucher, kommt man nicht drum rum, so Sachen auch vorzugeben. Aber tatsächlich irgendwo so ein komplett Kreativspace Das ist schwierig, glaube ich. Das hat er, also Joachim meinte, das wäre gar kein Spielplatz, weil zu viel vorgegeben war. Aber ich meine, also ja, ich weiß nicht, das ist ein bisschen so eine, das ist schon ein bisschen akademisch gedacht, ne? Also ich meine, wir haben es ja Spielplatz genannt, weil da halt irgendwie ziemlich viele Angebote sind, die mal jenseits von Vitrine und Objekte drin angucken und passiv sein vonstatten gehen, ne? Dass man da einfach irgendwie viel machen kann, viele Mitmachstationen und alles irgendwie. Das war ja sozusagen einfach, deswegen wir gesagt haben, ist es ein Spielplatz. Aber natürlich hat er recht, also klar ist das irgendwie vorgegeben, aber anders geht das ja auch irgendwie nicht, oder? Ist also, halt designed irgendwie. Ja, ansonsten wäre das, glaube ich, auch kein Museum oder keine Ausstellung. Also, oder, jetzt wo ich drüber nachdenke. Ausstellung, mit der nichts vorgegeben ist, ist es dann noch eine Ausstellung. In diesem Sinne, hört euch die letzte Folge nochmal an. Genau. Für Berlin Global und postet uns doch einfach eure Einschätzung zu den Ausstellungen, vielleicht auch zum Humboldt-Forum allgemein. Genau. Auf museumbug.net. Ein Feuerwerk von Kommentaren, ne, weil da kommen wir schon zum nächsten, oder wolltet ihr noch was zum Berlin Global Ausstellung? Also ich hatte, vielleicht soll ich noch was drüber sprechen? Ich musste das Ganze ja noch sacken lassen. Du warst doch der große Skeptiker. Naja, was heißt Skeptiker? Mir ging es halt an dem Tag irgendwie nicht so richtig gut. Ich hatte so, ich hatte irgendwie so Gleichgewichtsstörungen. Und ich glaube, die haben da auch so ziemlich mit eine Rolle gespielt, weswegen ich so ein bisschen unanschlossen dieser ganzen Ausstellung gegenüberstand. Aber ich war eine Woche später, glaube ich, oder so war das, nochmal mit einem Freund drin und bin da rausgegangen. Allerdings tatsächlich dann mit so ein bisschen so einem Skeptizismus. Auf der einen Seite so diese ganze, das, was wir gesagt hatten, die ganze Ansprache und so weiter, die haben auf alles geachtet und so weiter, aber mir, also die Eindrücke waren zu viel. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich schon 68 Jahre alt bin und nicht mehr so viele Eindrücke aufnehmen kann. Keine Ahnung, aber das vielleicht nochmal kurz zu Berlin Globalausstellung. Aber wir haben ja noch einen weiteren Kommentar bekommen oder eine Frage vielmehr zu einem unserer letzten Folgen, nämlich zu Museums for Future, wo wir mit der Elisabeth gesprochen hatten, die ja eine der Mitgründerinnen ist. Und die Frage war, wie sieht denn das jetzt eigentlich mit Museums for Future in Deutschland beispielsweise aus? Hat sich denn da schon auch ein deutscher Ableger sozusagen von gegründet, und meines Wissens ist es so, korrigiert mich da, wenn ich da falsch liege, ich bin dann mit Elisabeth jetzt noch irgendwie in Kontakt, ich werde sie auch nochmal jetzt bald nochmal fragen, aber ich meine so, sie hätte gesagt, ja, es hätte sich auch jetzt ein deutscher Ableger gegründet, gerade auch hier in Berlin, glaube ich, weiß nicht. Matthias, du guckst so, als hättest du super spezial Geheimwissen darüber gesammelt. Nee, gar nicht. Ich bin auf dem gleichen Stand wie du. Ich meine auch, dass da irgendwas passiert ist, dass sich Museums for Future Deutschland etabliert hat, ja, und dass die jetzt auch aktiv werden, und dass ich meine auch irgendwie letztens gesehen zu haben bei diesem großen weltweiten Klimastreik auch wieder, dass gerade bei Museums Fridays for Future Deutschland, dass da eben auch Museums for Future als Partner sozusagen aufgeführt wird auf diesem gesamten Netzwerk. Also auch da tut sich was, ein zartes, kleines Museums. Sie sind auf Pflänzchen. Okay, sie sind also in dieser globalen Protestbewegung sichtbarer geworden. Ja. Okay. Mhm. Ja, cool. Bist du fertig mit dem Kommentar? Kann ich dazu was sagen? Ja. Nein. Ich war nämlich mal auf einer Tagung. Haha, ich war jetzt auch mal auf einer Tagung, nicht nur der Matthias. Das ist unglaublich. Ja, Wahnsinn, ne? Hä, wann warst du denn auf einer Tagung? Ja, online. Ach so. Ja, aber das ist gar nicht so schlecht. Doch, natürlich. Ey, du bist ständig nur auf Online-Tagungen. Du alter digitaler Mensch. Matthias, so von oben herab, ne? So als Tagungserfahrenster. Matthias ist schon fast selber digital nur noch. Ja. Ich bin eigentlich eine lebendige Tagung, kann man eigentlich so sagen. Ja. Ja, auf jeden Fall war das eine Tagung vom deutschen, vom Bundesverband Museumspädagogik und zum Thema BNE-Ziele, also die Bildung nachhaltiger Entwicklung. Das sind diese Sustainable Development Goals, heißen die, von der UNESCO. Ja. Und es gibt inzwischen eben diese 17 Ziele, und die viele Museen, also da haben sich halt viele Museen auch vorgestellt, die sich diesen BNE-Zielen da so verpflichten und in ihrem Bildungsprogramm auch einbinden. Das war mega interessant und spannend, was da eben die anderen Museen zu sagen. Und das ist so ein bisschen das, was ich auch bei dem Gespräch mit Elisabeth eben so gedacht habe, wie kann man sowas, also wie kann man sowas ins Museum tragen, auch diese Nachhaltigkeitsgedanke. Und viele haben von diesen Kolleginnen haben auch erzählt, dass das eine natürlich auch so von unten geht, so dieser Wandel innerhalb eines Hauses. Dass aber das ganz wichtig ist, dass die Haltung eben gegeben ist. Also wenn die Haltung des Hauses dafür offen ist und sagt, ja, wir wollen in diese Richtung gehen und wir haben dann vielleicht auch einige Skeptiker, die sich kritisch äußern, die wollen wir aber auch haben, weil dadurch entsteht eben eine Diskussion. Dann klappt das auch. Dann kann man auch solche Programme machen, dann kann man auch solche Ausstellungen machen zu den Themen. Aber ich war da auch echt ganz positiv überrascht, wie viele Museen sich da so ganz selbstverständlich auch diesem Thema widmen und genau. Ja, man soll sie an ihren Taten messen, ne? Ja. Dann können Sie ein gutes Beispiel auch nehmen. Ja. Dann. Genau. Ja, in diesem Sinne. Schön. Gut, das war's. Mal wieder mit dem Museum Bug. Nein. Jetzt wird's ernst, denn es geht um Spielen. Oh. Genau. Ja, wir wollten einfach noch mehr spielen, ne? Es war uns nicht genug bei Berlin Global. Genau. Jetzt wollten wir mal wissen, wo kommt das eigentlich her mit diesem ganzen Gespiele und dem ganzen Digitalkrempel. Und deswegen haben wir gesagt, wo könnten wir besser hingehen, um das rauszufinden, als ins Computerspielemuseum. Wie gesagt, das ist da irgendwie an der Karl-Marx-Allee, Frankfurter Allee. Karl-Marx-Allee. Ja. Das heißt, glaube ich, wirklich erst nach dem Frankfurter Tor Frankfurter Allee, ne? Ja, das heißt, bis zum Frankfurter, also ihr müsst euch vorstellen, eine Riesenschneise vom Alexanderplatz aus bis nach Osten ist diese berühmte Karl-Marx-Allee, die wirklich Zeitgeschehen schon mitgemacht hat. Und da in einem von diesen jetzt inzwischen denkmalgeschützten Häusern ist das Computerspielemuseum. Genau, da hatte ich noch ein bisschen was drüber gelesen, nämlich, dass die Gebäude, die da in der Karl-Marx-Allee stehen, das sind ja alles so im Zuckerbäcker-Stil oder sozialistischem Stil erbaute Gebäude. Und da, wo das Computerspielemuseum drin ist, da war nämlich früher ein Café, nämlich das Café Warschau war da drin. Und ich habe mich immer wollte die Leute da auch noch gefragt haben, weil wenn man reinkommt ins Computerspielemuseum, dann hat man an den Wänden so ein Mosaik oder so aus so bunten so Glitzersteinchen Steinen zusammengesetztes Mosaik, und ich frage mich, ob das was ist, was sie selbst dort reingebaut haben oder ob das noch quasi aus den 50er, 60er Jahren quasi stammt, ne? Also sprich aus diesem Café Warschau, was so eine Konditorei hatte, wo so polnische Spezialitäten verkauft wurden und wo auch tatsächlich viele Polinnen und Polen gearbeitet haben. Also es war jetzt nicht einfach nur so ein, wir nennen das jetzt mal Café Warschau und tun so ein bisschen auf Polnisch, sondern da waren tatsächlich auch, ja, egal. Auf jeden Fall, da ist dieses Computerspielemuseum drin und aber das macht es ja schon mal ganz generell zu einem interessanten Ort, dahin zu gehen, finde ich. Ja. Weil, also, die Karl-Marx-Allee kann man sich so oder so anschauen. Ja, ich finde das da total super. Ich würde sehr gerne irgendwie in dieser Straße eigentlich wohnen, weil das irgendwie so ein bisschen was von so eine östliche Metropole sowas hat. Jetzt höre ich mich auf einmal lauter, Martha. Ja, du hörst so leise, deswegen habe ich dich ein bisschen lauter. Ah ja, okay. Pickelst du so rum an mir. Ja, genau. Ja, okay. Jetzt habe ich den Faden verloren. Du möchtest da gerne wohnen. Du möchtest da gerne hausen in deinem Zuckerbäckerhäuschen aus. Ja, ich finde, das ist wie in so einer östlichen Metropole, finde ich es da, da zu wohnen. Und da hat man dann auf einmal so ein Museum und mit einem Computerspielmuseum, was ja irgendwie eher dann was mit so, oder da kommen wir ja gleich auch noch zu. Ich wollte gerade sagen, eher so ein westliches Thema irgendwie zu sein scheint, aber ist ja vielleicht auch gar nicht so. Ja, und da sind wir auf jeden Fall, also ich weiß gar nicht, ich war da jetzt, glaube ich, das zehnte Mal. Also wenn du so Asien und Japan als Westen ansiehst, dann ist das ein westliches Thema. Ja. Ja, da kommen ja auch ziemlich viele Computerspiele her. Ich habe vielleicht, bin da reingegangen, habe da auch ziemlich viel gesehen, was in meiner eigenen Computerspielsozialisierung stattgefunden hat. Und das waren vor allen Dingen Produkte aus den USA und aus Westeuropa. Ja, da kommen wir ja noch was zu kommen. Ja, da kommen also wir noch erstmal, zu. Erstmal muss ich sagen, so aus meiner, aus der Sicht einer Familie war das natürlich mega attraktiv, ne? Wir gehen ins Computerspielemuseum. Genau. Beide Kinder, 8 und 12, 9 und 12, Entschuldigung, oder fast 12, sofort aus dem Häuschen, na yeah, wir gehen da hin und das klingt schon mal gut. Das war auch ein bisschen anderes Besuchserlebnis heute, ganz allgemein. Also wir waren jetzt nicht wie ein Museum angefühlt. Nee, aber wir waren nicht zu dritt so alleine, wie wir sonst immer Kunst genießen gehen, sondern wir haben hier noch irgendwie meine Frau war noch dabei, hier die Familie von Martha mit den Kids am Start. Und das war sowieso schon mal ein bisschen. Da waren noch andere Leute, sehr viele andere Leute. Ja. Alter Verwalter, das war das mega voll. Genau. Trotz Corona-Zeit, ne? Trotz höchster Inzidenzen und so, war das gesamte Computerspielmuseum voll. Also, was heißt voll? Aber ich meine, sie haben auch Zeitfenster-Ticket und so weiter. Ne? Aber ja, sonst macht das aber auch keinen Spaß. Wenn es jetzt noch voller gewesen wäre. Es kam ja auch immer die Durchsagen, ne, dass jetzt bitte die. Nein, ich meine wegen Corona nicht nur das. Also auch wenn die, also wenn das gar keine Zeit, Besucherbegrenzung gegeben hätte in diesem Museum, also in diesem Raum, es ist ja auch jetzt nicht groß, dann hätte das gar keinen Spaß gemacht, weil du an jeder Konsole dann erstmal gewartet hättest, das auszuprobieren. Aber Matthias hat es ja gerade schon gesagt, das Besuchserlebnis, ne? Wie würden wir das beschreiben? Also jetzt schon am Anfang. Naja, man kommt, also ich weiß nicht, wie es euch ging, als ich reingekommen bin, da war das Erste, was mir auffiel, oh wow, das ist jetzt gar nicht irgendwie, man liest sich irgendwie schön von A nach Z die Texte irgendwie durch, sondern man wird einfach direkt, wird man irgendwie umwirbelt von Horden von Kindern, die hin und her rennen, von großen wie von kleinen Kindern und ich meine, es gibt halt einfach sehr viel, wo man selbst spielen kann an Konsolen. Und also es hatte mehr so eine, so eine Jahrmarktstimmung. Ja, die Stimmung da ist so wirklich, Museumsausstellung. Ja, die Stimmung da ist wirklich toll, weil alle irgendwie so ein bisschen so ausgelassen sind und so sich voll freuen, ne? Also ganz oft habe ich Besucherinnen gesehen, die sagen, oh, guck mal da, und oh, das hat die auch. Aber ganz lustig, sorry. Ich habe mir auch die Leute ein bisschen angeschaut da. Du hast kein älteres Kunst-Museumspublikum. Du hast zum einen so Leute in unserem Alter, würde ich sagen, die dann auch so rumlaufen und sagen, was du meintest mal gerade, also ich habe, das habe ich auch mal gespielt und guck mal hier und Foto, ich mache mal ein Foto von dem Sega, den ich auch hatte und ist ja lustig und so ging es mir ja auch, dass ich dachte, oh geil, das hatte ich, das. Aber dann. Oh, du hattest so viel. Nee, ja, halt, was man halt so hat. Ne? Nee, aber ich fand, das war auch ganz lustig, weil zu sehen, dass da so Eltern da waren. Ich glaube, vor allem Mütter, zumindest war das so meine Wahrnehmung, mit dir so jeweils so 3, 4 Kids, keine Ahnung, ob das ein Geburtstag oder Ausflug oder was auch immer. Und die Kinder rennen halt so rum und denen ist auch egal, ob die Spiele neu oder alt sind, vollkommen wurscht. Eben. Bisschen zocken. Und die Mütter standen so zwischendrin und haben geguckt, dass die Kinder keinen Scheiß machen, so. Aber ich fand das irgendwie ganz lustig, weil ich hatte dann überlegt, okay, wie kommen die heute drauf, hierher zu gehen? Und zwar, glaube ich, echt dieses, es ist irgendwie, es heißt ein Museum, also es ist irgendwie Kultur, also es ist okay, wenn wir da hingehen. Und gleichzeitig ist aber Computerspiele, das ist für die Kinder okay. Ja, also ich fand es so ganz Warne. Süß. Wir kamen ja dahin, haben die Fahrräder abgeschlossen und mein Sohn sprang gleich aus dem Lastenrad. Das sieht aus wie Minecraft hier, weil alles an den Fenstern, alles so verpixelte Sachen waren. Und für ihn war das sofort so, als würde er in ein Computerspiel reingehen. Und dann müsst ihr euch vorstellen, ist da in die Kasse, haben wir ja die ganzen Formalitäten da geklärt. Und er konnte auch kaum erwarten, weil er sah alles, blinkte alles, alles bewegte sich. Und man hört schon diese Computerspielmusik wie in so einer Spielhölle, geht man da so rein. Und dann war erstmal links ein kleiner Raum, wo anscheinend so Sonderausstellungen sind oder so nicht Dauerausstellungen zum Thema Essen. Also Spiele, die irgendwas mit Essen zu tun haben. Und das war so lustig, wir waren ja ein bisschen früher da und der hat sich da sofort hingesetzt und an einem Spiel rumgespielt. Und es gibt dann noch den großen Raum, wo die Dauerausstellung ist. Die können wir ja gleich nochmal ein bisschen besser beschreiben. Aber nach einer Stunde, also wir sind schon durch den ganzen großen Raum gegangen, haben uns diese kleinen Nebenräume angeguckt. Da habe ich gedacht so, wo ist mein Sohn? Dann saß der immer noch in diesem allerersten Raum an diesem genau gleichen Spiel. Ich so, hast du dir hier nichts angeguckt? Wo man das Doch. Essen schnibbeln musste, ne? Nee, das nicht. Er musste aber ein Restaurantchef sein. Ach, ja, genau, und dieses Restaurant. Ja, ja. Und, so, genau. Und da habe ich gesagt, hast du nur das angeguckt? Weil er kann sich auch so, er verliert auch die Zeit beim Computerspielen. Total, ne? Also für ihn ist das, 5 Minuten ist gleich wie eine Stunde an so einem Ding spielen. Und dann hat er gesagt, nee, er hat die anderen Sachen geguckt. Okay. Ja. Ich weiß es jetzt das heißt. Nicht. Aber also, schnell durchgerannt und dann wieder zurück. Aber genau. Vielleicht, du hast gerade schon gesagt, diese zwei Räume, ne? Also dieser erste Raum, dieser Sonderausstellungsraum, der besteht ja hauptsächlich wirklich aus aktiven Konsolen oder Spielgeschichten. Also da kannst du ja wirklich überall was machen. Ja. In dem großen Dauerausstellungsraum, da ist das eher ein bisschen klassischer dann. Also finde ich, da gibt es auch Texte und es gibt zu gucken und es gibt Bildschirme. Ja, aber ganz anders als in einem normalen Museum. Also schon allein die Tatsache, dass die, wenn du jetzt zum Beispiel im Museumsjargon Medienstation, ja, das kann man ja eigentlich nur noch zu allen Stationen da sagen, wenn du die Medienstation bedienst, wo du irgendwie ein Interview dir anhörst oder so, ne, dann drückst du nicht auf den Knopf, sondern du hast einen Joystick und machst halt rechts und links und drückst, also auch die Annäherung an solche inhaltlichen Texte, die irgendwas zur Geschichte des Computerspiels sagen, auch die ist spielerisch oder eben in dem Format geführt, dass du sich irgendwie wie ein Computerspiel näherst. Ja, ja. Also vieles ist ja durch Spiele auch erklärt. Ja, aber Nee, irgendwie nicht. Also, wie gesagt, ich war jetzt irgendwie das dritte Mal da im Haus. Ich bin immer ein bisschen enttäuscht, weil ich hatte immer das, also heute war tatsächlich mein bester Besuch. Es war wahrscheinlich, weil ihr dabei wart. Aber, natürlich. Nee, aber tatsächlich es gibt halt zum Beispiel diese Bildschirme, auf denen du dir Interviews oder was anschaust. Mhm. Hast du gerade gesagt. Ja. Und dann gibt's einen Joystick, über den man halt dann quasi von einem Video zum nächsten wechselt. Und, also ich finde, das ist eine nette Idee, aber ich finde, das erschöpft sich halt sehr, sehr schnell. Vor allem, weil du im Endeffekt, du hast einen Joystick, aber du kannst halt nichts machen, außer halt so einen Würfel kippen, auf dem dann das nächste Video kommt. Und da ist das eher so eine, ich simuliere was und ich finde es eine nette Idee, aber. Ja, aber das ist ja, nee, das finde ich nicht. Ich finde, du kannst so viel spielen da und so viele Spiele ausprobieren aus allen möglichen Zeiten, dass du jetzt mal so ein Interview dir auch einfach nur anhören kannst. Aber, jetzt sind wir ja schon sehr ins Spezielle gekommen. Ja. Ne? Wollen wir noch mal irgendwie kurz mal auf die gesamte Dauerausstellung mal so von oben gucken? Ja. Also ja. Es ist ja, wie du bereits meintest, Martha kommt da rein. Das ist irgendwie im Grunde genommen ein sehr langer Raum, ne? Oder eine Halle vielleicht fast auch schon oder hallenartig. Und in diesem großen Raum stehen, ich glaube, 3 oder 4. Oder 4 große, Würfel drin. Also das ist der Ausstellungsbau. 3 oder 4 große Würfel, die jeweils so aussehen, als wären sie aus vielen kleinen Würfeln zusammengesetzt. Mhm. Ne? So ein bisschen wie Pixel oder so. Genau. Oder, keine Ahnung, auch Minecraft. Und jeder dieser Würfel, dieser großen Objekte im Raum, beackert sozusagen dann ein Thema. Ne? Am Anfang geht es sozusagen so um die Vorläufer des Spiels oder generell so die Frage des Homo Ludens, oder, ne, ja. War das, glaube ich, ne, also des spielenden Menschen. Was bedeutet das eigentlich zu spielen? Und wo sind auch die Vorläufer irgendwie von Computerspielen zu sehen? Und dann ging das halt so weiter, ne, über, was weiß ich, die Kommerzialisierung oder die ersten Computerspiele in Universitäten von irgendwelchen Wissenschaftlern hergestellt, über Kommerzialisierung und so weiter, bis auch so in so feine Verästelungen, also was, aus was bestehen denn so Computerspiele, ne? Also, keine Ahnung, gibt es dann irgendwie einen Blick nur auf Audio, ne? Also Computerspiele, Musik oder Töne und so weiter, wie ist das stattgefunden? Oder auch so Geschichten erzählen, ne? Also so Narrationen im Computerspiel. Das sind alles so viele kleine oder Virtualität und so weiter, ne, viele kleine Themen, die in diesen drei oder vier großen Hauptbereichen irgendwie abgehandelt aber werden. Aber da auch wiederum, ihr müsst euch vorstellen, auch wiederum bei diesen, sage ich jetzt mal, inhaltlichem Input, den man als Input nur kriegt, hat man immer auch Spiele, die man spielen kann. Ja. Also zum Beispiel war ich mit meiner Tochter bei so einem Spiel, auch so ein ganz frühes Spiel, wie diese Streichhölzer wegnehmen. Also analog gibt es das auch, dass du dir eben Streichhölzer hinlegst, wie so eine Pyramide, und du nimmst dir mal eins weg, und wo, derjenige, der am Ende noch eins übrig hat, der hat dann irgendwie verloren. Ne? Und das Gleiche gibt es halt auch mit so Lämpchen, LED-Lämpchen, also so ganz einfach. Und wir haben das super oft gegen den Computer verloren und es irgendwie nicht geschafft, den Computer zu knacken. Aber das war so witzig, weil das ist so ein simples Ding eigentlich. Ja. Und wir waren da voll fasziniert und wir haben sofort erkannt, aha, welche, also, oder ich habe sofort erkannt, aha, das ist so eine ganz frühe Form, also der Computerspiele. Und das fand ich eigentlich ganz cool, dass es eben diese unterschiedlichen Themen immer wieder mit einem Spiel auch begleitet werden. So könntest du auch einfach durch die Geschichte des Computerspiels dich spielen und müsstest vielleicht gar nicht unbedingt diesen Inhalt dir angucken, oder es ist halt eine zweite Ebene dann dabei aufgegangen. Genau, also zum einen diese inhaltliche, oftmals ganz durch Text und Bild vermittelte Ebene, dann aber eben halt ganz viele Möglichkeiten, um selbst irgendwie spielen zu können, ne, die sich an den Würfeln und drumherum irgendwie anordneten. Ne? Und das ist so der große Raum. Und dann gibt's aber noch mal sozusagen ein paar weitere Räume, die da so von abgehen. Und die haben quasi so die Besonderheit, dass sie so szenisch nachgebaut sind. Ne? Da haben wir dann so eine Spielhalle zum Beispiel. Es gibt irgendwie wie soll man sagen, also in einem Raum sind so ganz viele so Kinderzimmer aus den 80er Jahren, würde ich jetzt mal sagen, 80er und 90er Jahre so nachgebaut worden, also so Spielecken quasi, können wir vielleicht später auch nochmal kurz zu kommen. Also wo so richtig so, dieses Computerspiele-Zeitalter der 80er und 90er Jahre so durchzelebriert, szenisch durchzelebriert wurde. Man konnte halt sich auch immer reinsetzen und selbst auch spielen. Ne? Das ist ja irgendwie so das Prinzip. Also ihr müsst euch vorstellen, wie so Nischen und dann richtig so mit Tapete und ganz liebevoll gemacht. Genau, so Raufasertapete. Ja. Ne? Und, so wie man in meinem Lieblingszimmer, da hing auch wirklich Patrick Swayze an der Wand. Ja. Und also das war so, das war so richtig sowas für so, nostalgisch war das, ja. Ich glaube aber auch diese beiden Räume, die Jörg gerade auch beschrieben hat, das sind wahrscheinlich auch die Highlight-Räume oder überhaupt eines der großen Highlights dieses Museums. Also man merkt da auch, die waren einfach auch so ein bisschen umkämpft, die Plätze, da wollten alle rein. Ja. Gerade diese Spielarkade, wo wirklich so ein Automat irgendwie in dem am nächsten steht, das war rappelvoll. Also es war, also davon mal abgesehen, dass es auch jetzt unter Corona nochmal schwierig ist, weil es auch echt eng war, so. Also, ich meine, wenn da Hochbetrieb ist, das ist, glaube ich, kein Spaß. Es ist ein Tipp, ein Museum-Bug-Tipp, ja, Achtung. Geht hin, nicht am Wochenende, nicht wenn die großen Besucherströme sind, dann habt ihr es wahrscheinlich ein bisschen angenehmer. Mhm. Genau. Was ich noch ganz interessant fand, Jörg, du hast diese Würfel angesprochen, die diesen Raum gliedern. Ja. Das führt zu so einer ganz eigenartigen Bewegung, finde ich, wenn man so durch diesen Raum geht. Es ist eben nicht dieses klassische, diese Abfolge von einem Raum nach dem nächsten, sondern mir ging so, ich glaube euch auch, man bewegt sich so ein bisschen um diese Würfel drumherum. Ja, also so ist auch, es gedacht, genau. Ja, auch nicht erst eine Seite. Eigentlich doch auch wie in so einem Computerspiel, da gehst du doch auch mal um so Ecken rum. Und ja, so ein bisschen. Aber das hat bei mir dazu geführt, obwohl diese Würfel ja so Themenblöcke auch irgendwie vorgeben, haben sich die mir nicht so erschlossen. Also ich habe, weil es eben nicht dieses klassische, ich lese jetzt einmal den großen Einführungstext und danach die Untertextchen, sondern du man bist fängt viel halt zu viel in dieser Museumsstruktur drin. Nee, ich fand das sehr positiv. Ach so, also ja, ich fand das gut. Also ich habe halt einfach, ich bin halt einfach durchgelaufen und wenn mich was interessiert hat, habe ich es halt gelesen. Ja, genau so. Und wenn es mich nicht interessiert hat, nicht. Das ging auch oft, aber auch nach den Bildern. Also du siehst irgendein Bild von einem Spiel und denkst dir, wo ist denn das für ein Spiel? Dann guckst du, wo ist der Text dazu und liest das irgendwie. Ja. Wenn es dich nicht anspricht, dann lässt man es. Das finde ich irgendwie hat sowas, Es ist eine andere Art von Schlendern, als man sie zum Beispiel im Bode-Museum hat. Da ist es ja auch, da hast du als super viel Platz und schlenderst so rum und hier und da spricht dich ein Kunstwerk an und hier ist das eher weniger Platz, aber man geht halt an zu dem, was einen interessiert. Das fand ich irgendwie ganz gut und ich habe es auch nicht vermisst, dass ich jetzt irgendwie den großen Bogen der Computerspielgeschichte vielleicht verpasst habe dabei. Nee, ich fand es auch nicht schlimm, dass ich jetzt so keinen geschichtlichen Überblick jetzt weiß, ja. Also das hätte ich da bestimmt kriegen können, aber auch weil ich irgendwie mit Spielen beschäftigt war, habe ich jetzt nicht unbedingt so viel mitbekommen, aber ich gehe auf jeden Fall nochmal hin. Sondern eher so dieses, wie du auch sagst, mit dem, das interessiert mich oder auf was stoße ich? Zum Beispiel bin ich auf diese eine Geschichte gestoßen, wo die Studenten, irgendwelche Studenten haben Senioren in Alt, also Demenzkranke auch, in Seniorinnen, mit der Wii Sport eben, mit denen irgendwie Wii Sport gespielt und dann haben die so eine Therapeutin auch dazu geholt, was sie dazu sagt und das waren so herzbewegende Aufnahmen von diesen Seniorinnen, die da Bowling mit der Wii gemacht haben, die sich so gefreut haben, dass da diese Kegel umgeschmissen werden und so und so einen Mehrwert davon hatten, dass ich dachte so, ja, wie cool, weißt du, bei Computerspielen denkst du immer an diese Jugendlichen, können davon, ne, spielen zu viel Ego-Shooter und alles ist scheiße, aber aber im Grunde ist es nicht die einzige Zielgruppe aber und es, oder? Das würde mich aber vielleicht auch für die Hörerin mal interessant, was mich würde mal interessieren, was ist euer Einstieg zum Thema Computerspiel? Ich glaube, wir sind da alle auf ganz unterschiedlichen Leveln, weil das ist ja die Frage, wen spricht dieses Museum auch aus, an, wer geht da hin, aus welchen Gründen? Irgendwie, Martha, du hast gerade schon gesagt, irgendwie, du hast super viele Sachen gefunden, wo du direkt spielen konntest, aber du bist jetzt nicht die Gamerin vor dem Herrn. Konntest ist ein bisschen übertrieben. Nein, genau, ich bin, das ist auch ein bisschen untertrieben. Ich bin wirklich ganz schlecht in Computerspielen, weil ich nie Computerspiele besessen habe. Ach, Martha, komm. Doch, das ist so, wirklich. Wie ich früher gesagt habe, ich bin wirklich ganz schlecht in Mathe. Das ist doch Quatsch. Aber ich habe einfach die Übung nicht. Und wenn ich so, ich hatte so ein Atari aber so ist es doch mit jedem Spiel, der total einfach ist eigentlich und habe mich da hingesetzt und bin dreimal ins Loch gefallen. Und beim vierten Mal habe ich es endlich kapiert, wie es ist und was passiert. Mein Mann sagt, reiß mir das Ding aus und sagt, darf ich auch mal? Und dann denke ich so, ja super, jetzt habe ich es endlich rausgekriegt, wie es funktioniert nach 10 Minuten. Und deswegen, mein allerliebstes Lieblingsspiel im Computerspielemuseum ist das, wo man auf diesem Brett steht und man hat so einen Pfeil vorne, hinten und rechts und links. Und man hat so einen Bildschirm, wo man so eine Musik eine Figur tanzt. So eine Figur tanzt und dann muss man mit seinen Füßen so auf diese Pfeile klicken, zum richtigen Moment natürlich. Ja. Und dann tanzt man da mit der Figur und das ist sehr lustig und das macht Spaß. So, das ist mein Level mit Computerspielen. Ja. Oder eben Bogenschießen. Ja, ich glaube, das ist halt. Hä, wo konnte man denn da Bogenschießen? Nee, zu Hause mache ich das. Ach so. In der Wii dann. In der Wii, genau. Ja, oder Bowling bei der Wii finde ich auch cool. Das gab's da. Bowlingbogen. Schießen. Oh Mann. Ja, gut, ich glaube. Ach so, geht es um uns persönlich? Ja. Ja, das kann ich vielleicht gleich noch sagen. Aber ich glaube, es ist bestimmt, also wenn man jetzt mal auf, sagen wir mal, die Besucherinnen und Besucher irgendwie abhebt, ist es, glaube ich, irgendjemand von euch hat das auch schon gesagt, so dieses, ich meine, alle spielen ja. Also dieser Markt ist halt einfach riesig groß, ne? Hat man ja auch irgendwie schön dort in der Ausstellung gesehen. Also irgendwie so der, irgendwie, ich weiß es nicht mehr, die Milliarden Dollar, die das, die dieser Wirtschaftszweig irgendwie ja in jedem Jahr erwirtschaftet. Und da hast du sowohl irgendwie für die, sagen wir mal, alten Leute wie uns irgendwie was, die halt irgendwie die vielleicht da auch so nostalgisch dann irgendwie rangehen, so, keine Ahnung. Oma Erna kann endlich wieder Pac-Man spielen. Aber eben halt auch, wie du meintest, Martha, was man ja auch irgendwie an deinen beiden Knöpfen gesehen hat, dass denen das eigentlich egal ist. Ja. Das muss jetzt gar nicht das neueste Spiel sein, nee, sondern es einfach zu spielen ist genau das Ding. Ne? So, dass da einfach, ich glaube, für jeden was dabei ist. Und bei mir ist es viel so ein nostalgisches Ding, weil ich früher einfach irgendwie Computerspiele gespielt habe bis zum geht nicht mehr. Und da auch immer mit meinen Eltern aneinander gerasselt bin, weil die immer meinten, Jörg, nicht so viel Computer spielen. Ja, da gebe ich ihnen recht, ist gut. Ja, sieh, was aus mir geworden ist. Ne? Das kommentiere ich jetzt nicht. Das war wahrscheinlich wegen den ganzen durchzockten Nächten. Viereckige Augen, genau. Alles ganz schlimm. Ja. Nee, ganz verpixelt. Und bei mir sind es halt gerade... Also wo du es gerade meintest, Martha, mit dem, du hättest jetzt in der Ausstellung kein geschichtliches Wissen über die Computerspiele angesammelt. Da fiel mir nochmal ein, es gibt da ja auch so eine, weiß nicht mehr, wie die heißt, Wall of irgendwas, keine Ahnung. Da musste man auch mit so einem Joystick. Oder? Nee. Ach so. Meine ich die Wall of, über die müssen wir auch noch reden. Doch, ich weiß. Da, wo man so ganz viele Computerspiele, ja, das habe ich auch gesehen. Titel, Computerspieltitel gesehen hat. Und da ist mir dann aufgefallen, als ich mir anschaute, 2/3 dieser Spiele habe ich auch alle selbst gespielt. Und oh Mann, ich war froh, dass ich wenigstens Super Mario kannte, ja. Ja. Oder Pokémon. Und das kenne ich auch nur durch meine Kinder. Also, um auf deine Frage zurückzukommen, ich bin da reingegangen, vor allen Dingen, oder der erste Punkt war so nostalgischer Natur und dann wurde es aber auch so ähnlich, wie du das gerade meintest, Martha, halt einfach irgendwie einfach spielen. Mhm. Auch dann mit, keine Ahnung, an diesen Automaten oder was, habe ich mich lange aufgehalten. Ja. Aber ich finde, das hat man auch in der Ausstellung sehen können. Die erzählen einem natürlich auch ein bisschen was drüber, wer spielt denn eigentlich? Hm. Und da war ja auch so eine Statistik irgendwie, dass der Durchschnitt, also Altersdurchschnitt an Spielerinnen, also zum einen männlich-weiblich ist es so fast 50-50 aufgeteilt. Echt? Ja. Ja. Und der Altersdurchschnitt liegt bei inzwischen, glaube ich, 37, 38. Das heißt, da sind deutlich jüngere und auch deutlich ältere dabei. Ja. Aber lustigerweise in den letzten Jahren ist der Altersdurchschnitt immer weiter angestiegen. Ja, wir haben so ein bisschen drüber diskutiert auch, woran das liegt. Da gibt es wahrscheinlich verschiedene Gründe. Zum einen sind natürlich Videospiele, also wirklich breit angekommen einfach an der Gesellschaft. Das sieht man auch an den Marktanteilen. Jörg, du hast das vorhin gesagt, wenn man sich das da anschauen kann, wie viel Milliarden die Umsatz machen. Also die machen deutlich mehr Gewinn als irgendwie DVD, Blu-ray, Kino, Musik, Streaming, alles zusammengerechnet. Ja. Das ist ein absurdes, also wirklich krass, was die da an Kohle scheffeln. Und zum anderen sind aber auch Videospiele, das hat ja nicht, das lernt man auch in der Ausstellung, nicht nur was damit zu tun mit, ich kaufe mir irgendwie eine Konsole und stelle die mir an meinen Fernseher, sondern natürlich auch die PC-Gamer sind dabei und darf man nicht vergessen, ganz viel, das kommt eigentlich ein bisschen wenig vor in der Ausstellung, dieses Ganze, was man als Casual Gaming bezeichnet. Ja. Also ja, Leute, genau, die irgendwie sagen, unterwegs sind, spielen hier Candy Crush oder sowas auf dem Handy in der U-Bahn. So. Ja, genau. Also ich habe gerade nochmal nachgeguckt in meinem Gedächtnis. Also der Markt ist 145,7 Milliarden Euro, Quatsch, US-Dollar schwer im Jahr 2019. So. Bitcoin schwer. Videospiele, genau, und das, ich wollte es auch gerade sagen, also ich glaube, oder das, was ich mir oberkritisch in mein Notizbüchlein geschrieben hatte, war, wo sind denn hier die ganzen Handyspiele? Ne, weil die werden, glaube ich, in solchen Statistiken, keine Ahnung, zu, ne, wer spielt, Geschlechteranteile und so weiter, und so weiter. Also in diesen Statistiken werden die sicherlich mit einberechnet, aber sie sind nicht, jedenfalls nicht meines Wissens, Thema im Computerspielemuseum, ne? Ja. Oder? Oder habt ihr irgendwo diese Handyspiele, wie hast du es beschrieben, Casual Games, ja, irgendwo mal gesehen? Also ich hatte immer so den Eindruck, dass Computerspielemuseum sieht Computer und Videospiele halt irgendwie sehr klassisch, also alles das, was irgendwie mit einer Konsole, mit einer Hardware, einer expliziten irgendwie verbunden ist. Ja. Oder? Ja, weiß nicht. Ging mir auch so. Ich meine, man muss wirklich sagen, dadurch, dass man, wir haben es ja schon angesprochen, wie man durch die Ausstellung geht, ist das Risiko immer hoch, dass man irgendwas tatsächlich nicht gelesen oder nicht gesehen hat. Ja, das kann natürlich alles sein. Das, aber mal dahingestellt, aber auch so generell die Frage, wie funktioniert diese Industrie dahinter, wie machen die überhaupt Geld? Also ich habe das, glaube ich, letztens schon mal erzählt in so einem im Gespräch irgendwie, dass wenn man bei FIFA, bei diesem Fußball-Videospiel, wenn man da eine Bandenwerbung als Firma kaufen möchte, ist das deutlich teurer, als wenn man das halt in einem echten Stadion macht. Das ist absurd. So. Ja. Und das sind halt die Verhältnisse, über die man da sprechen muss. Und das wird allerdings thematisiert zum Beispiel. Echt? Ja, so, wie heißen das noch so, also Ingame-Käufe. Ingame-Käufe, spielerische Wirtschafts... Ah, okay. Ist bestimmt, aber genau, das ist ja vielleicht genau einer der Punkte. Also an mir ist das echt voll vorbeigegangen. Ja. Hätte mich interessiert, aber man sieht so irgendwo so eine Statistik, wie halt der Gewinn anwächst und man merkt halt auch, es ist nicht nur so, dass die einfach mehr verkaufen, sondern auch neue Wege finden, Geld irgendwie einzunehmen. Ja. Und das, ich meine, ich bin jetzt auch irgendwie auf den Zug aufgesprungen. Ich bin seit ein paar Wochen jetzt irgendwie am Fortnite zocken. Ich bin jetzt keiner, der sich da neue Klamotten kauft für echtes Geld oder so. Aber das ist halt auch irgendwie hier, es gibt ein kostenloses Spiel, du kannst das spielen und die gehen davon aus, dass die Leute irgendwann so hooked sind, dass sie dann Geld für irgendwelchen optischen Quatsch ausgeben. So. Ja. Davon abgesehen, ich zocke eigentlich jeden Tag irgendwas, sitze halt zu Hause an meiner Playstation und ob das irgendwie Sportspiele sind oder irgendwelche Ballerspiele oder irgendwie Assassin's Creed oder was. Was hast du denn für eine Konsole zu Hause? Weil ich habe hab gar keine Konsole. Er hat ja PlayStation, hast du Xbox? Ich habe gar keine Konsole. obwohl, das stimmt gar nicht. Ich habe so ein kleines Plastikkästchen, da ist irgendwie ein kleiner Computer drin und da sind so Pixelspiele drauf. Ich glaube, Herkunft ist so koreanisch oder so. Weiß nicht, also die Spiele, es sind irgendwie 100 Spiele irgendwie drauf, ne? Also so 8-Bit-Spiele. Hm. Und die sind aber alle irgendwie so angelehnt, glaube ich, an oder nachprogrammiert irgendwie oder wie sagt man denn? Kopien von Retro-Versionen? Nicht Retro, so Kopien von Spielen, die damals irgendwie erschienen sind. So. Also gemeinfrei sind. Ja, die dann irgendwie so nachprogrammiert worden sind oder so. Vielleicht auch schon, keine Ahnung. Aber ich habe keine Konsole. Aber was mich da noch interessieren würde, dazu. Ich habe einen Computer zu Hause. Mit dem spielst du dann einfach ab und zu. Genau. Ja, doch, das mache ich. Solitär oder so. Ja. Stimmt. Solitär war auch nicht dabei. Ich spiele gerne ab und zu Civilization. Ja. Aber das würde mich noch interessieren, wenn ihr mal sowas zockt, was ist dann das, was euch fasziniert bei so Spielen? Gibt's da, kann man da sowas sagen? Ich glaube, das, was von außen betrachtet, ist genau das, was Levi heute hatte, nämlich, dass man sich so sehr in ein Spiel, in eine Erzählung oder in eine Situation hineinbegibt, dass man sozusagen sein ganzes Umfeld irgendwie vergisst und die Zeit wie im Fluge verrinnt. Ich meine, das ist so eine Qualität, die ein gutes Computerspiel für mich hat oder haben muss. Ich meine, das ist auch vielleicht aber so ein Binsenweisheit. Ja, aber das ist genau das, was ich so an Computerspielen nicht mag. Weil irgendwie, wenn ich einen Film gucke und so oder wenn ich ein Buch lese, das hat alles irgendwie so ein bisschen ein Ende. Also, oder es ist zumindest etwas, ich beschäftige mich damit eine Zeit lang und dann ist auch mal gut. Und das ist beim Computerspielen wirst du immer am Ende nochmal aufgefordert, mach noch mehr. Außer, das finde ich echt schön an der Wii, da steht ganz oft, also wenn du eine Weile gespielt hast, weiß nicht, ob es an unserer Einstellung liegt, aber da steht ganz oft, mach doch mal eine Pause. Oder, ne, also so dieses, damit man nicht, wenn du zu Ende gespielt hast, sofort wieder das nächste machst. Und das ist so ein Trick natürlich, der total wichtig ist für die Industrie, dass man so reingesogen wird. Aber das ist das, das ist der Punkt, den ich daran nicht mag. Aber das ist ganz spannend, ne? Also es gibt ja jetzt ganz viel diese Free-to-Play, also das, was zum Beispiel Fortnite ist, also ein Computerspiel umsonst, das dich aber immer wieder dazu bringt, so spiel noch eine Runde, gib Geld aus. So, das finde ich auch echt schwierig. Auf der anderen Seite gibt's so, also ich spiele auch gerne ja so, weiß ich, auch so historische Spiele. Also natürlich auch irgendwie, meistens ist es ja irgendwas mit Meucheln und irgendwie Leute umbringen so. Aber warum Assassin's auch? Creed oder Red Dead Redemption. Aber das sind so epische Geschichten, die da erzählt werden. Ja, für mich ist das dann, ich, wie ein Buch lesen, wie ein Film, nur dass ich selbst irgendwie aktiv dabei bin. Ja, aber trotzdem das Ende voll krass nicht absehbar. Also ich habe ja mal beobachtet, wie mein Mann Zelda gespielt hat. Das hat, ja, für mich ist dann auch wie die Fertigung. Ja. Nee, aber das ist. 2 Monate später. Das dauert ja so lange, das kriegt, diese Dimension ist einfach. Ja, die Dimension ist vielleicht eine andere, aber das Prinzip ist ja das gleiche. Also, vielleicht nochmal zum Museum oder zu der Ausstellung wieder zurückzukommen. Das wird ja ganz, ganz am Anfang wird das ja. Am aller Anfang, Ende. Nee, am Anfang wird das, wo es um einen Film geht. Also um die Vorläufer von Computerspielen und Filmen und hier Gebrüder Sklodanowski in Berlin und so weiter. Also dass Leute da irgendwie ins Kino gerannt sind und sich einen Kinofilm oder einen Film angeschaut haben und da in ähnlicher Weise von absorbiert wurden, wie das heutzutage bei Leuten ist, die Computerspiele spielen. Mhm. Also dass sie einfach irgendwie komplett eintauchen in eine, in Anführungszeichen, virtuelle Welt. Und natürlich, klar, Film hat ein Ende. Ich komme auf das zurück, was du meintest, Martha. Dann da auch irgendwie wieder rauskommen. Aber das mag aufgrund der Dimension bei Computerspielen irgendwie schwerer fallen. Aber weiß ich nicht, zumindest so von meiner Erfahrung mit Computerspielen her, weiß ich nicht, ich habe dann immer also ein Titel oder so, der mir wirklich gut gefallen hat, einfach irgendwie sehr viel gespielt. Aber irgendwann ist man dem dann auch irgendwie überdrüssig und wendet sich entweder einem anderen Computerspiel zu. Oder bei mir war es dann so, dass ich dann irgendwie generell so, also so langjährige Pausen vom Computerspielen. Aber ich bin da vielleicht jetzt auch nicht. Ja, ich weiß nicht, ich bin da auch wahrscheinlich zu. Ich kann das vielleicht nicht so nachvollziehen. Mich stresst das ja auch eher. Also wenn ich da immer wieder in ein Loch falle oder verprügelt werde oder mit Bananen beschmissen werde, das war bei diesem einen Spiel da in der Küche, da war das so, dass mich das so stresst, dass ich das dann eher aufhöre oder nicht mehr weiterspiele. Und Ich bin dem halt gar, das ist halt sowas, ich verstehe das halt gar nicht, weil ich dem gar nicht diesen Sog spüre. Ja, und ich meine, das ist ja was, also die Computerspiele, Industrie, Computerspiele selber und so weiter, die sind ja, irgendjemand von euch hat es auch schon mal angedeutet, ja, schon eigentlich immer seit ihren kommerziellen Erfolgen immer Vorurteilen und Diskussionen unterworfen. Ja, ja. Ne? Egal, ob es jetzt irgendwie Ego-Shooter sind, ne, werden dann die Kinder dadurch gewaltbreiter und so weiter. Ne? Also wir kennen diese Diskussionen. Jetzt neulich kam das irgendwie vor ein paar Tagen auch nochmal, ich weiß gar nicht mehr, wer das ermittelt hatte, ne, Corona-Krise, dass dort einfach irgendwie Kinder, die, ich glaube, die Zahl war von 220.000 Jugendlichen in Deutschland, was ja schon mal irgendwie eine Hausnummer ist, die quasi durch die Corona- und Homeoffice-Zeit oder durch die Quarantäne-Zeit halt computerspielsüchtig geworden sind. Da gibt es eine spezielle Definition für ab wann das irgendwie der Fall ist. Solche Fragen habe ich irgendwie in der Ausstellung, da geht es gar nicht so richtig darum, ne? um diese Diskurse um das Computerspiel. Das finde ich aber mega wichtig, weil dadurch machen sie sich eigentlich angreifbar, wenn man das nicht behandelt. Also wenn man nicht diese Gesellschaft, nicht mal eine gesellschaftliche Kritik, ich würde es noch nicht mal als gesellschaftliche Kritik nur achten oder aus pädagogischer Sicht, sondern auch vielleicht das Medizinische. Also was passiert denn in deinem Kopf damit wirklich? Yeah. Und das ist auch wirklich was mich total interessieren würde. Ist es berechtigt, dass ich meine Kinder irgendwie ein Zeitlimit setze und sage, so, jetzt wird mal was Vernünftiges gemacht in meinen Augen und nicht die Zeit verplempern mit so Computerspielen? Oder ist es eben egal, weißt du? Und diese eigentlich, ich meine, es ist ja nun mal wirklich, es ist ja kein es ist ja kein städtisches Museum, oder? Es ist keine öffentliche. Es ist ein privates Verein. Und deswegen und eine GmbH. Müssen sie sowas ja auch nicht behandeln. Aber ich würde das schon vielleicht erwarten. Ich finde das aber ganz spannend, ne? Also mir geht's ähnlich wie dir. Man denkt so, okay, das Thema und diese ganzen Diskussionen, Killerspiele und so ein Krempel, hat man das Gefühl, ja, die müssten das irgendwie schon behandeln und auch die Auswirkungen auf Kinder. Auf der anderen Seite dachte ich gerade so, wenn ich, sagen wir mal, ein Literaturmuseum hätte oder sowas zum Buchdruck oder so, würde ich dann erwarten, dass da irgendwelche Analysen angeboten werden, wie wirkt sich das auf Kinder aus, werden Kinder aggressiv, wenn sie Spionageromane lesen, irgendwie nicht. Aber ich finde das interessant, dass man da so unterschiedliche Maßstäbe ansetzt. Ja, vielleicht ist es auch zu viel. Vielleicht ist es dann einfach auch eine Anregung, dass man sich selber damit auseinandersetzt. Es muss ja auch, so ein Museum muss ja auch nicht immer alle Schichten abdecken. Ich meine, ich habe das jetzt einfach mal so gesagt, dass wir da nicht behandeln. Vielleicht habe ich es oder vielleicht haben wir es auch schlicht und ergreifend einfach übersehen. Ne? Das kann natürlich auch sein. Und man muss natürlich auch sagen, irgendwie das Computerspielemuseum als Verein und als GmbH, die haben natürlich auch so ein, die sind schon richtig Museum. Ne? Also im Sinne von, es ist jetzt nicht nur die Ausstellung, sondern die haben halt einfach irgendwie auch eine große Sammlung an Konsolen, an Spieletiteln und auch ein riesig großes Zeitschriften-Magazin. Ja. Was ich echt Hut ab von dieser auch technischen Nutzbarkeit dieser ganzen Sachen. Ich habe echt... Das waren ja so viele Leute, die da heute da waren. Das muss so gut gewartet sein, diese ganzen Stationen. Das ist unglaublich viel Arbeit. Also echt, das ist wirklich eine richtige Meisterleistung, wenn man bedenkt, dass in ganz, ganz vielen Museen noch nicht mal die Audiostationen funktionieren, weil da irgendwelche technischen Probleme sind oder so. Ja. Also wir haben ja sowieso hier intern schon den Verdacht geäußert, dass innerhalb dieser Design-Gestaltungswürfel, die da im Raum stehen, dass da immer so eine kleine IT-Abteilung hinten dran sitzt, in so einem Mini-Büro und die Dinger quasi direkt wartet, alle rund um die Uhr 24 Stunden. Ja. Es ist wirklich bemerkenswert, überhaupt auch Hut ab, sich zu trauen, zu sagen, ja, wir sind Computerspielemuseum, hier muss natürlich auch gespielt werden, immer mit dem Risiko, dass auch mal was kaputt geht, wieder, also man hat das heute teilweise gesehen, dann nehme ich nicht nur die Kinder, auch die Erwachsenen, wie die teilweise mit den Controllern und so umgehen, wo man denkt so, alter Falter, muss das wirklich sein? Das fand ich, genau, auch vielleicht anschließend, das fand ich ja total cool, dass die für, habt ihr ganz am Anfang von gesprochen, wir hatten ja oftmals an so Stationen, wo man so ein bisschen rumspielen konnte, aber jetzt nicht irgendwie so einen Spielemehrwert hatte, irgendwie diesen einen Joystick. Und den hatte ich nämlich auch. Ich habe nochmal geguckt, wie der heißt, Competition Pro. Natürlich. Und das war so cool, den wieder sozusagen in der Hand zu haben und diese Medienstation damit zu steuern, weil da auf einmal irgendwie so, keine Ahnung, so eine... Jetzt findest du die Medienstation auf einmal ganz toll, diese Idee. Nee, das fand Matthias damals. Matthias fand den doof. So. Ich habe mich da noch gar nicht zu geäußert, das tue ich jetzt. Nee, aber ich wollte nur sagen, da kam in mir wieder so eine Erinnerungskaskade an meine vergangene Computerspielzeit im Kindesalter, weil ich damals halt diesen Joystick hatte. Ne? Eine Sache hatten wir auch gerade noch, was ich so ein bisschen strange fand, war diese Wall of Fame. Ah ja. Also man kommt rein, das ist eigentlich ganz am Anfang und dann wendet man sich nochmal so zurück und dann sieht man irgendwie an der Wand dort irgendwie ganz viele Fotos von 99,9% Männern. Irgendwie, ob es nun weiße Männer. Es gibt auch den einen oder anderen Asiaten dazwischen, habe ich gesehen. Einen, glaube ich. Ja, ich meine, ich hätte jetzt, und eine Frau. Und eine Frau, die halt, oder ja, die halt irgendwie auf der einen oder anderen Art und Weise wirkmächtig für die Computerspiele gewesen sind. Ob es jetzt nun Designer oder Designerinnen sind oder irgendwelche Firmenbosse oder so. Also das fand ich irgendwie, weiß ich nicht, das hat mir nochmal, da habe ich mir nochmal die Frage gestellt, ist das Computerspielen und auch das Geschäft dahinter, ist es eine Männersache? Du, aber das ist doch eine allgemeine Sache mit dem, dass die, wenn da Firmenbosse gezeigt werden, dann sind das nur, egal welche Branche du gehst, Männer, weiße Männer. Nee, da würde ich dir komplett widersprechen wollen, Martha, weil es ist halt eine Frage, wie man es zeigt. Und das ist keine Spieleprogrammiererinnen gibt, das kann ich einfach nicht glauben. Doch, die gibt es bestimmt, aber wenn man, natürlich könnte das Museum auch sagen, wir lassen das mit dieser, also wir setzen die, das Fame, ja, genau. Da setzen wir die Maßstäbe. Ja. Aber wenn sie jetzt irgendwie, also ich habe dich jetzt so verstanden, dass das so hier die oberen, die Steuerer dieser Computerspiele-Welt ist sozusagen. So habe ich diese Wand gelesen. Jedenfalls. Ja, genau, eben. Ja. Und so haben wir diese Wand gelesen, weil wir nur weiße Männer gesehen haben, aber das wird in jeder Branche so sein, weil einfach weiße Männer überall bei den oberen leider noch ja, genau. Kategorien da immer zu sehen. Du meinst, was, sind. Genau, was faktisch da ist. Ich meine aber, dass man. Das muss man nicht so zeigen. Die Geschichte muss man nicht so erzählen. Aber das ist leider die Wahrheit. Ist ja ein ähnliches Problem, wenn man sich, wenn du dir Kunstmuseen irgendwie anschaust, so alte Meister, so Sachen. Ne? Das sind auch nur Männer. Ja, genau. Ja, na gut, aber weil faktisch halt, das halt viele Männer waren. Die Frage ist, muss man das in der Form noch zeigen? Ich meine auch, Jörg. Das sagt man immer so schnell, dass es faktisch so gewesen ist. Das würde ich, weiß ich nicht, das würde ich mal ein Fragezeichen hintermachen. Ja. Nur weil es irgendwie eine, weil es halt irgendwie über Jahrzehnte irgendwie so erzählt ist, muss es doch nicht faktisch so gewesen sein. Nee, natürlich gab es auch Frauen, aber und das kann ein Museum ja auch entscheiden, dass wir so zum Beispiel sagen, wir wollen 50-50 haben. Genau, ja. Und uns ist egal, wie viel Umsatz dieses Unternehmen, was von einer Frau geleitet wird, gemacht hat oder wie erfolgreich finanziell das Spiel war, was diese Frau entwickelt hat, das kann man ja, dafür kann man sich entscheiden, aber die haben sich halt nicht dafür entschieden. Ja, genau, und genau das prangere ich an. Okay, dann bin ich zufrieden. Ich prangere das an. Jörg, du hast das auch am Anfang schon gesagt, glaube ich, irgendwie mal, es ist sehr, man hat, ist so ein bisschen so ein europäischer Blick auch irgendwie oder westlich. Ja. Also auch ich habe irgendwie, hab mich dann so gefragt, ja, wie sieht's denn jetzt eigentlich aus? Man erfährt zwar über den Markt und wie viel Milliarden Umsatz die machen, aber wie ist denn der, sagen wir mal, der Computerspielmarkt in Afrika jetzt? So. Ja, genau. Und da sage ich jetzt auch schon wieder Afrika, was auch schon wieder Quatsch ist, ist so auszudrücken. Aber also irgendwie, wie gesagt, ist immer jetzt das Risiko, dass wir hier irgendwas sagen, was man einfach übersehen hat in dieser Ausstellung. Ja. dieser Spielausstellung, wo wir eigentlich nur gespielt haben und uns nichts durchgelesen haben. Nee, aber finde ich genau. Aber wahrscheinlich ist, ich meine, an dem Punkt waren wir ja schon oft bei Besprechung von Ausstellungen, ne, wieso ist das nicht gezeigt worden, wieso ist da so viel drin? Das kann natürlich auch einfach schlicht und ergreifend damit zusammenhängen, dass es irgendwie an der Sammlung liegt, ne? Dass sie halt irgendwie nur in die Richtung halt gesammelt haben. Man muss auch sagen, gut, es kann auch sein, dass die Sammlung das alles hergibt, aber dass sie halt keinen Platz haben, weil das muss ich sagen, als ich das erste Mal im Computerspielemuseum war, ich weiß, ich war total so, wow, hier kann man so viel machen, voll super. Dann hast du halt, also das ist ein eigentlich verhältnismäßig schmaler, langer Raum, wo halt diese Würfel drin stehen. Ja. Und diese Würfel, ich finde, die nehmen schon sehr viel Platz ein. Es verstellen auch so ein bisschen den Blick und machen den Raum sehr schmal. Und als ich das erste Mal da drin war, war ich dann so, habe ich so die Runde gedreht, alles gesehen, dachte, sagte da noch zu irgendjemandem, ja, sollen wir da mal nach oben gehen? Und irgendjemand sagte, wie nach oben? Weil halt vorne halt so Treppen sind. Und ich dachte so, ach so, wie, das war's jetzt? Ich dachte, diese ganzen anderen Sachen und auch, Jörg, du hast vorhin die Casual Games da angesprochen, dass die so ein bisschen fehlen, diese Smartphone-Spiele. Auch generell diese, also viele, viele aktuellere Titel fehlen. Kann man natürlich sagen, ist klar, das Museum, die blicken eher nach hinten. Aber auch so ein bisschen noch nach vorne zu schauen, also irgendwie, keine Ahnung, im Eingangsbereich steht irgendwie so eine zwei Lara Croft Tomb Raider-Figuren. Das habe ich aber irgendwie dann zum, wie sieht das aktuell da aus? Wird das immer noch gespielt? So diese Sachen haben mir ein bisschen gefehlt. Auch so große Titel wie Assassin's Creed, Red Dead Redemption, solche Sachen, wo es auch schon irgendwie den 10. Teil gibt. Das heißt, es hat auch schon wieder irgendwie was Historisches. Ja. Irgendwie das hat mir so ein bisschen gefehlt. Und da auch die Frage, was sind das eigentlich für Stories, die da erzählt werden in den Spielen? Ich habe das Gefühl, es war viel so, so ein bisschen technischer Blick, auch sowas wie Spiel XY wurde damals an irgendeiner Uni entwickelt und das wurde dann plötzlich, haben die Leute das überall gespielt. So Sachen werden da erzählt, aber so über die Stories an sich, die da drin stecken. Ich meine, man könnte natürlich, du könntest ein ganzes Museum wahrscheinlich über ein Spiel machen, wenn man es wollte. War das jetzt schon ein Fazit? Nee. Achso. Aber wir könnten langsam zum Fazit kommen. Wollen wir mal ein Fazit machen? Ja. Matthias. Alles, was ich gerade gesagt habe. Nein, tatsächlich, also ich habe jedes Mal irgendwie Spaß in diesem Museum. Ich hatte heute wirklich am meisten Spaß, weil ich, also von allen meinen Besuchen dort, weil ich irgendwie, ich war immer sehr enttäuscht. Ich hatte immer das Gefühl, es ist ein Computerspielmuseum, man kann gar nicht so viel spielen. Heute habe ich gemerkt, nee, es war doch irgendwie mehr da. Man kann mehr spielen als alles andere. Nee. Ja, irgendwie schon. Also ich habe diesmal deutlich mehr gespielt als sonst. Es hat auch irgendwie, ich fand es total nett, dass es so belebt war und so weiter, aber ich bin jedes Mal wieder überrascht, wie schnell man doch dann durch ist, wenn man sich nicht die Zeit nimmt und irgendwie wie macht das Sohn einfach mal eine Stunde an der gleichen Konsole irgendwie sitzt. Nichtsdestotrotz, ich finde, glaube ich, wenn man irgendwie Bock hat auf Videospiele und man so einen Ausflug nach Berlin macht oder so, dann geht da hin, da habt ihr, ich sag mal eine Stunde, anderthalb, habt ihr da echt Spaß, kriegt ein bisschen was zu sehen, ein bisschen nostalgisch wird's dann auch. Insofern rundum ein gelungener Besuchsort, sag ich mal. Ja. Ich finde das Computerspielmuseum super geil. Mir gefällt das da sehr gut drin. Ich war jetzt, glaube ich, zum dritten Mal dort tatsächlich auch, als über die ganzen Jahre irgendwie verteilt. Und ich finde das trotz allem, was wir jetzt irgendwie auch an Kritik da irgendwie geäußert haben, fühle ich mich da immer so total pudelwohl, weil das halt, keine Ahnung, vielleicht hängt es tatsächlich irgendwie mit diesem nostalgischen Ding irgendwie so zusammen. Also um vielleicht eine kurze Sache zu sagen, in diesem Bereich, wo die ganzen Kinderzimmer nachgebaut sind, ne, mit wirklich viel Liebe fürs Detail, da sind dann auf den, du hast es gerade schon erwähnt, Martha, irgendwie Poster, irgendwie dann liegt da noch die Alf-Figur irgendwie rum und keine Ahnung, Aufkleber auf der Tür und so. Und da habe ich auch in so einer Nische gesessen, irgendwie in so einer Kinderzimmernische. Das war so ein, ich glaube, so ein Schneider-PC oder so, der hatte halt so eine Tastatur. So diese ganz alten Tastaturen, wenn man so auf eine Taste drückt, dann macht die so klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack. Und das hat so total viel in mir hochkommen lassen, so auch wieder so eine Erinnerung, ne? Und dann lag daneben irgendwie so eine Zeitschrift, und ich hatte früher auch so Zeitschriften, wo dann irgendwie so Programmcode drin war, irgendwie so Basic-Programmcode, wo dann irgendwie stundenlang diese Codes, irgendwie diese Programme Basic eingegeben habe, dann immer nach den Fehlern gesucht habe und so. Und dann hinterher konnte man dann irgendwie multiplizieren oder sowas. Ich fand das da, also aus so einem nostalgischen Blick bin ich da immer total super gerne und ich kann es so jedem ans Herz legen, der irgendwie was mit Computerspielen zu tun hat, und das haben eigentlich 95% aller, die ich kenne. Also alle Computerspiele. Geht dahin, super geil. Also ich habe gar nichts mit Computerspielen zu tun. Das ist, wie hörst du denn 5%? Die? Genau. Hallo, mein Name ist Martha und ich habe gar nichts mit Computerspielen. Also ich wollte, früher habe ich mir immer einen Gameboy gewünscht, den habe ich nie bekommen. Oh. Ja. Und heute habe ich einen mitgehen lassen. Geschenke. Die müssen wir auf die Geschenkeliste für Martha schreiben. Ja, ich habe sogar schon, ich habe meinem Mann einen Gameboy geschenkt. Ah. Ja. Du hast natürlich geschenkt. Aber ich habe auch versucht, damit zu spielen. Ich sage ja, ich bin damit überhaupt nicht sozialisiert worden und ich kann das deswegen auch nicht. Das hat nichts mit Mathe zu tun oder so. Das hat einfach das zu tun, dass ich mit diesen Knöpfen nicht klarkomme und immer wieder ins Loch falle und dann ganz frustriert bin und dann das dann lieber sein lasse. Aber ja, jetzt zum Computerspielemuseum, da gehe ich trotzdem gerne hin. Also auch für die 5%, die nichts mit Computerspielen zu tun haben, ist es was. Weil, diesmal war es richtig cool, weil ich gesehen habe, wie viel Spaß meine Kinder hatten. Und weil es auch sowas ist, wenn ich auch immer wieder darüber jammer, wie viel die jetzt Computerspiele spielen, finde ich es gerade an so einem Ort total wichtig und total cool. Weil das hat für mich nochmal so eine andere Perspektive aufs Spielen und auf Computerspiele. Nämlich, dass man eben vielleicht sich eben nicht so reinsaugen lässt, sondern irgendwie Sachen ausprobiert, unterschiedlichste, diese Unterschiede auch wahrnimmt und wirklich diese Freude am Spielen bekommt. Und nebenher sich eben mit diesen ganzen Dingen drumherum zu beschäftigen, finde ich auch, also fand ich jetzt heute auch nochmal viel besser als das erste Mal, als ich da war. Und deswegen, ich muss jetzt wahrscheinlich sowieso eine Dauerkarte kaufen, weil mein Sohn sofort gesagt hat, da gehen wir jetzt nochmal hin. Ja. Das finde ich ein tolles Museum. Ja. Schön. Hätten wir das auch geklärt. Hätten wir das auch abgehakt auf unserer Liste. Oh, ja. Genau, die ominöse Liste. Die existiert tatsächlich. Mhm. Ja. Und sie wird fleißig abgehakt. Ja. Das heißt, irgendwann sind da keine. Müssen wir nochmal weiter befüllen, ne? Genau, da aber ist noch Platz drauf. Und das heißt, ihr könnt da auch drauf kommen mit eurem Museum. Und das könnt ihr, also ihr könnt das ja schreiben. Wir haben es am Anfang schon angesprochen. Ihr mit eurem Museum? Das Ziel, wer hört uns eigentlich, ne? Wir hören uns eigentlich nur so Museumsleute, ne? Jeder Mensch ist auch sein eigenes Museum. Ach so. Ein Museum seiner Gefühle. Museum in deiner Stadt. mit deinem Lieblingsmuseum, können wir ja, sagen. Genau. Ja. Ihr könnt uns auch wohin schicken. Ihr könnt auch sagen, geht da mal hin, das ist doof da. Genau, das haben wir uns fürs nächste Jahr vorgenommen, ne? Dass wir öfter eine kleine Exkursion machen wollen. Mhm. Ja, Klassenfahrt ist das Stichwort. Ja. Da müssen wir noch über den Januar sprechen. Übrigens, okay. Aber das müssen wir nicht jetzt, das können wir auch später machen. Ja. Wenn hier Schicht im Schacht ist, ne? Richtig. Bis dahin könnt ihr aber die Gelegenheit nutzen und eben nochmal sagen, wie es mit euch ist und Computerspielen zum Beispiel. Ob ihr da auch schon wart, ob das geil ist oder nicht. Und zwar könnt ihr das machen auf museumbug.net. Da könnt ihr uns schreiben, da könnt ihr auch den wunderbaren und einzigen, zu Recht einzigen Museumbug-Newsletter bestellen. Das könnt ihr ausdrucken. Hm. Genau, den könnt ihr da abonnieren. Das ist nämlich ganz toll. Ach Gott, da muss ich nochmal eine Folge schreiben. Ja. Kein Druck, kein Druck. Und natürlich, ihr könnt uns auch bei Twitter folgen. Da sind wir als Museumbugcast zu finden. Da könnt ihr uns auch schreiben und uns ja eben folgen und so weiter. Und wenn die Folge jetzt gleich fertig ist, dann könnt ihr vor allem auch die Zeit nutzen. Das geht nämlich ganz, ganz schnell. Uns ein paar Sternchen da zu lassen, zum Beispiel bei iTunes. Da freuen wir uns nämlich drüber, weil es gibt bestimmt noch ganz viele andere Leute, die finden auch Museumspodcasts voll Knorke. Und damit die wissen, dass sich das lohnt, da reinzuhören, freuen wir uns, wenn ihr uns da bewertet. Das ist tatsächlich der einfachste und schnellste Weg, wie ihr uns ein bisschen unterstützen könnt. Ja, und jetzt macht das doch endlich mal. Verdammt! Sonst stellen wir den Sendebetrieb ein. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, das war wieder mal der Museumbug mit Martha und Jörg und Matthias. Und jetzt Game Over. Nee.